Gelenke. Gelenke sorgen für die Beweglichkeit des Menschen. Viele Symptome, die an den Gelenken auftreten können, führen über die Entzündung zu Schmerz und dieser wiederum zur Bewegungseinschränkung bis hin zur Versteifung. Versteift ein Gelenk, so zeigt sich, dass der Patient sich auf etwas versteift hat. Ein steifes Gelenk verliert seine Funktion. Versteift man sich auf ein Thema oder ein System, verliert dies ebenso seine Funktion. Ein harter, steifer Nacken verrät uns die Hartnäckigkeit des Besitzers. Es genügt meistens, auf die Sprache zu hören, um die Information eines Symptoms zu erfahren. Neben der Entzündung und Versteifung gibt es an den Gelenken noch Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen und Bänderrisse. Auch die Sprache dieser Symptome ist eindeutig, wenn wir folgende Formulierungen in Gedanken mitschwingen lassen. Man kann eine Sache überziehen, zu weit gehen, jemanden prellen, einen anderen zusammenstauchen. Man kann überspannt oder verspannt sein oder ein wenig verdreht sein. Man kann nicht nur ein Gelenk einrenken oder richtigstellen, sondern ebenso Situationen, Sachlagen und Beziehungen. Beim Einrenken wird häufig ein Gelenk durch einen Ruck in eine extreme Stellung gebracht oder die bisherige Extremstellung weiter überdreht, damit es aus dem Extrem heraus wieder seine neue Mitte findet. Auch diese Technik hat ihre Parallelen in der Psychotherapie. Sitzt jemand in einer Extremposition fest, so kann man ihn in dieses Extrem weiter hineintreiben, bis er den Umschlagpunkt erreicht, von dem aus er die Mitte finden kann. Man kommt aus jeder Position am schnellsten wieder heraus, wenn man total in diesen Pol hineingeht. Doch die Feigheit des Menschen hindert ihn meist an dieser Totalität, weshalb die meisten in der Mitte eines Poles stecken bleiben. Die meisten Menschen machen alles, was sie machen, mittelmäßig. Deshalb bleiben sie in ihren Ansichten und Verhaltensweisen stecken und es geschieht zu wenig Wandlung. Doch jeder Pol hat einen Grenzwert, an dem er in sein eigenes Gegenteil umschlägt. So kann man aus hoher Spannung sehr gut in die Entspannung kommen, zum Beispiel mit Jakobsen-Training. Deshalb hat die Physik als erste der exakten Wissenschaften die Metaphysik entdeckt. Deshalb werden Friedensbewegungen militant. Die Mitte muss sich der Mensch erarbeiten. Der Versuch, sie sofort einzunehmen, bleibt in der Mittelmäßigkeit stecken. Doch auch die Beweglichkeit kann man derart überdehnen, dass sie in Unbeweglichkeit umschlägt. Die mechanischen Veränderungen an den Gelenken zeigen diese Grenze häufig an. Sie zeigen uns, dass wir einen Pol oder eine Richtung so weit ausgereizt haben, dass er sich selbst in Frage stellt. Man ist dann zu weit gegangen, hat eine Sache überzogen und sollte sich deshalb nun dem anderen Pol zuwenden. Die moderne Medizin macht es möglich, dass man verschiedene Gelenke durch künstliche Prothesen ersetzen kann. Besonders häufig geschieht dies beim Hüftgelenk mit der Endoprothese. Wie schon beim Gebiss betont wurde, ist eine Prothese immer eine Lüge. Denn etwas Nicht-Vorhandenes wird künstlich vorgetäuscht. Wenn ein Mensch innerlich starr und unbeweglich ist, jedoch in seinem äußeren Verhalten Beweglichkeit vortäuscht, so korrigiert das Hüftsymptom ihn in Richtung größerer Ehrlichkeit. Diese Korrektur wird durch ein künstliches Gelenk, durch eine neue Lüge aufgehoben und körperlich weiterhin Beweglichkeit vorgetäuscht. Um sich ein Bild von der Unehrlichkeit, welche durch die Medizin ermöglicht wird, zu machen, stelle man sich einmal in Gedanken folgende Situation vor. Wir nehmen an, dass es möglich wäre, durch einen Zauberspruch schlagartig bei allen Menschen alle künstlichen Prothesen und Veränderungen verschwinden zu lassen, als da sind alle Brillen und Kontaktlinsen, Hörgeräte, künstliche Gelenke, künstliche Zähne, die gelifteten Gesichter nehmen wieder ursprüngliches Aussehen ein, alle Knochennagelungen verschwinden, die Herzschrittmacher lösen sich auf, sowie alles Sonstige, was da an Stahl und Plastik in die Menschen kunstvoll eingebaut wurde. Der Anblick, der sich jetzt böte, wäre entsetzlich. Nun nehmen wir durch einen weiteren Zauberspruch alle medizinischen Erfolge zurück, die den Menschen vor dem Tod bewahrten. Dann finden wir uns inmitten von Leichen, Krüppeln, Hinkenden, Halbblinden und Halbtauben. Es wäre ein erschreckendes Bild, aber es wäre ehrlich. Es wäre der sichtbare Ausdruck der Seelen der Menschen. Viel ärztliche Kunst hat es ermöglicht, uns diesen grauenhaften Anblick zu ersparen, indem man fleißig die Körper der Menschen restauriert und mit Prothesen aller Art so ergänzt, dass sie zum Schluss fast wie echt und lebendig aussehen. Doch was ist aus den Seelen geworden? An ihnen hat sich nichts geändert. Sie sind weiterhin tot oder blind, taub, steif, verkrampft, verkrüppelt. Aber wir sehen es nicht. Deshalb ist die Angst vor der Ehrlichkeit so groß. Es ist die Geschichte vom Bildnis des Dorian Gray. Man kann durch äußere Tricks Schönheit und Jugend für eine gewisse Zeit künstlich erhalten. Doch das Entsetzen ist groß, wenn man dann einmal seinem wahren inneren Bild begegnet. Die ständige Arbeit an unserer Seele wäre weit wichtiger als die einseitige Pflege unseres Körpers. Denn der Körper ist vergänglich, das Bewusstsein nicht.